Good morning. Bon dia. Guten Morgen. You were roaring today at the devil. Ich hoffe, du hast heute den Teufel angebrüllt. To frighten him. Um ihm Angst einzujagen. So what are his tricks? Was sind also seine Listen? Well, of course, lies. Natürlich Lügen. Lies and deception. Lügen und Täuschungen. So the Bible says in 2 Corinthians 11, verse 3. This actually has become one of my favorite Bible verses. Und schau, was die Bibel in 2. Korinther 11, Vers 3 sagt. Was einer meiner liebsten Bibelverse geworden ist. Paul says, I fear lest somehow as the serpent has deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Paulus sagt, ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Your fight is not against the devil, but against his tricks. Dein Kampf ist nicht gegen den Teufel, sondern gegen seine Listen. Away from the simplicity that is in Christ. Die dich von der Einfachheit, die in Christus liegt, hinwegtäuscht. What's the simplicity in Christ? Was ist die Einfachheit in Christus? Jesus did it all. The price has been paid. The devil is a liar and a loser. Jesus hat alles gemacht. Der Preis ist bezahlt. Der Teufel ist ein Lügner und Verlierer. Was hat der Teufel gemacht? He has corrupted our minds away from the simplicity that is in Christ. Er hat unsere Sinne hinsichtlich der Einfachheit, die in Christus liegt, getäuscht. He has convinced us that he has so much authority and power. Er hat uns überzeugt, dass er so viel Macht und Autorität hat. He has convinced us that he steals, kills and destroys. Er hat uns überzeugt, dass er stiehlt, tötet und zerstört. We believe his lies and guess what it does. Jetzt glauben wir seine Lügen und rate, was das macht. We give him opportunity because he had no authority. Wir geben ihm Gelegenheit, weil er keine Autorität hat. We did this. Wir haben dies gemacht. In all the deception, the lies that filled our hearts and minds. Durch Glauben an all seine Täuschungen und Lügen, die unser Herz und unser Verstand gefüllt haben. You know, it's really interesting in the whole chapter of spiritual warfare in Ephesians 6. Es ist wirklich interessant, dass im ganzen Kapitel über die geistliche Kampfführung in Epheser 6. Finishes like this. I believe in verse 18. Paulus wie folgt abschließt. Ich glaube, es ist Vers 18. Pick up the shield of swords. Ergreift den Schild des Glaubens. The shield of faith. Schild des Glaubens. He didn't actually say that. Er hat dies nicht so gesagt. I mean, he should have corrected me. Daniel, du hättest mich korrigieren sollen. He never said, pick up the shield of faith. Er hat nie gesagt, er greift den Schild des Glaubens. What did he say, Daniel? Was hat er gesagt, Daniel? I don't know. Ich weiß nicht. You do know. Du weißt es. You're supposed to know. Du solltest es wissen. Marina, what did he say? Marina, was hat er gesagt? No, I'm quoting Ephesians 6 with 18. Pick up the shield of faith. Ich zitiere Epheser 6, 18. Ergreift den Schild des Glaubens. It doesn't say pick up the shield of faith. Es heißt nicht, ergreift den Schild des Glaubens. It says something before. It's verse 16 actually, I think. Yeah. Above all. Es sagt etwas. Es ist Vers 16, denke ich. Richtig, Vers 16. Bei alledem. So do you know what Paul is saying? Willst du, was Paulus sagt? Yeah, I've talked to you about all the armor. Ich habe dir die ganze Waffenrüstung erklärt. Now I'm going to talk to you about an armor that's more important than anything else. Und jetzt erkläre ich dir eine Waffe, die wichtiger ist als alles andere. More important than the breastplate of righteousness. Wichtiger als der Brustpanzer der Gerechtigkeit. So, more important than the helm of salvation. Wichtiger als der Helm des Heils. So, more important than your boots. Wichtiger als eure Schuhe. Even more important than your sword. Sogar wichtiger als euer Schwert. Paul said above everything, which means in the Greek, this is now the most important thing. Paulus sagt vor allem. Was im Griechischen bedeutet, das ist jetzt das Allerwichtigste. So what is the most important thing? Was ist das Allerwichtigste? Your shield of faith. Der Schild des Glaubens. So in the context of the warfare, im Kontext des geistlichen Kampfes, Paul is saying this. Sagt Paulus Folgendes. Important thing is simply use faith. Das Wichtigste ist, benütze einfach den Glauben. And then you do what? Und dann, was machst du? The fire of the darts of the enemy go out. Die feurigen Pfeile des Feindes werden ausgelöscht. I love that. Ich liebe das. Your faith quenches the fire of the enemy. Dein Glaube löscht das Feuer des Feindes. Look what John said. Schau, was Johannes sagt. Ich weiß nicht wo. I think it's 1 John 5, verse 4. Ich denke, es ist in 1. Johannes 5, Vers 4. Ich bin nicht sicher. But he says this. Aber er sagt Folgendes. Is our victory that has overcome the world even our faith? Dies ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Was ist also dein Sieg? Your faith. Dein Glaube. So what's the problem? Wo liegt das Problem? If your faith puts out the fire, wenn dein Glaube das Feuer löscht, of the darts of the enemy, von den Pfeilen der Feinde, what's he got left? Was bleibt ihm dann übrig? Das ist das, was ihm noch übrig bleibt. He has left a roar of a lion that's in reality a toothless lion. Das Gebrüll eines Löwens, was in Wirklichkeit ein zahnloser Löwe ist. Because Jesus on the cross has pulled his teeth. Weil Jesus am Kreuz ihm die Zähne gezogen hat. It's like a mouse with a megaphone. Er ist wie eine Maus mit einem Megaphon. Making us believe he's alive. Er will uns glauben lassen, er wäre ein Löwe. You see, now you know what the devil really is. Jetzt weißt du, wer der Löwe wirklich ist. You figure out what God is and who you are. Nun kannst du noch herausfinden, wer Gott ist und wer du bist. We'll talk about that too. Wir werden auch noch darüber sprechen.